Während der Seifer noch immer ein klein wenig nachhält, zeigt unsere Kompassnadel bereits wieder Richtung Tellerrand. Ampere ist erneut an der Decks und das mit gehörig Munition für deine tägliche Jagd nach elektronischer Glückseligkeit. Letzte Woche haben wir noch kompromisslos in die Zukunft von Hip-Hop reingehört. Für die 25. Episode von Ampere haben wir uns anlässlich der stimmungsfeindlichen Bedingungen von aussen berufen gefühlt, den Sommer mit all seinen Anekdoten für eine Stunde zurück ins Ohr zu holen. Balearische Stimmungsheber treffen auf kosmische Synthetik, die Alpennation geht Hand in Hand mit dem nordamerikanischen Halbkontinent und einem Kenia aus den 70er Jahren. Euch erwarten Tracks, die uns im Sinnvakuum, das sich Januar nennt, mehr als nur verfolgt haben, als Podcast, im Radio oder natürlich als wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Ich bin Benny und wünsche gutes Wegdriften mit der 25. Folge von Ampere, hier auf SRF Virus. Flashback zu vormittaglichen 30 Grad. Der Soundtrack für den Großstadtdschungel liefert gerade der englische Produzent Dark Sky, wo der mit dem Track Valmo Türen zu einer herzerwärmenden Oase mit Güpli-Brunnen öffnet. Kein Fata Morgana, sondern nur ein Hitzeflimmern wegen einem Fire-Tune. Wir steppen weiter in Drum-Remix vom Tune Takeover im Original von The Drop. Smooth, dubby und fast schon ein bisschen scheuch liefert einen von meinen Lieblingsartists pures Gunfinger-Material, so bitter sie es wie einen Sonntag oben. Me want to take over Babylon. Me want to start sitting decision. Me want to take over Babylon. Start sitting in decision. No one. so do it, man. Let we take over Babylon, now you're man. Let we take over Babylon, conscious man. Let we take over Babylon, so do it, man. Let we take over Babylon. Me wonder why them haven't been assassinated. They're doing things that are promoting greed and hatred. Getting away with them crazy decision. They shouldn't get a free ride in their position. Tell them I read the answer, tell them again. They're causing an enemy, then I'm causing a friend. They should treat every man like them my brethren. And on this world, every man is the same, so do we, man. Let we take over Babylon, the youth man. Let we take over Babylon, conscious man. Let we take over Babylon, so do it, man. Let we take over Babylon. Völlig benno vom Tagtraum geht es jetzt schnurstracks per Marschbefehl Richtung Realität. Coming in ist der Track Asegura von der kanadischen Band Pelada. Der Montreal Export produziert den Techno-Soundtrack für die kommende Revolution und ist, wie man vermutlich auch hört, von Chicago House, Gabo und Hardcore inspiriert. Killer Tune, bumpe ich immer, wenn ich ein Bild von einem Cyborg Che Guevara anschaue. Connection. Internet. ¿A dónde va tu información? Conducta deshonesta. Conducta deshonesta. Datos colectados por aquellos en poder. Reyes de la red, conducta deshonesta. Abre tus ojos, abre tus ojos. übersteuern, wir täuschen über 3D Kicks gegen eine smooth plätschernde Nummer aus den Staaten. Als nächstes droppt Lemurian Promenade von Shane Tyler, der unter anderem bei der Band Amo Amo für die Basslines verantwortlich ist. Der Dude ist praktizierender Buddhist und hat Inspiration von prophetischen Lebewesen aus der 5. Dimension gezogen. Indie trifft Elektroesoterik und das nicht nur im Promotext vom Release. In ein Meer aus Nostalgie, der Artist X-Coast samplet auf dem Tune Velvet Rope, ungeniert Shy FX, Joey Beltram, DJ Luck und so ziemlich alles, was in den 90er hip war und macht daraus, was im 2020 hip ist. Downtempo Trance, der so tönt, als wäre er auf der 2450. Ausgabe von Buddha Bar erschienen, tropisches Abschaltmaterial, wo dich sogar der Sand an der unnötigen Körperstelle vergessen lässt. Wenn du das Ding für die Lounge-Playlist von deinem Massagesalon willst, findest du den Track mit all dem anderen Feuer aus dieser Episode in der wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Yeah. Elektronische Musik, immer gegen den Strom. Von der Karibik segeln wir auf samtig glitzernden Vibes zurück in die Heimat. Next up ist der Hove mit dem Track «In Motion». Der Dude ist ein Kopf vom Zürcher Label Light of Other Days, wo wir schon einige Mal bei Amberg featured haben und beweist neben einem geschickten Handling als Labelboss auch Fingerspitzengefühl bei den eigenen Produktionen. Ibiza anno 1986 hat angerufen, wäre nice, wenn du vorbeischaust, der Einladung, die du besser nicht ablehnst. Switchen den Pace und drücken den Tacho vom 80er-Jahr Lambo in roten Bereich. Als nächstes kommt das koreanische Multitalent und internationale Mainstream-Megastar Peggy Goo mit ihrem Highlight aus dem 19 namens Han Pan. Die Koreanerin hat letztes Jahr der internationalen House- und Elektro-Community zeigen, dass sie nicht nur ein kurzfristiger Fiebertraum ist. Ein Back-to-Back mit der Nina Krawitz, ein ausverkauftes Printworks London und die Gründung von ihrem eigenen Label Guru Records sind nur Beispiele aus einem überaus erfolgreichen Jahr für die Produzentin. Ein stilvolles Drumwork und verführende Synths treffen auf eine Bassline, die nach vorne zeigt. Mitten drin ist Peggy, die mit ihrem verspielten Koreanisch um den Finger wickelt. Unsere Lambo bekommt Flügel und bewegt sich mit dem nächsten Track in die kosmische Weite jenseits von der Erdumlaufbahn. Der nächste Track kommt vom Produzent Voiron, oder Voiron, wie man ihn auch immer aussprechen mag, der in jeder Hinsicht nach einem 80er Mecha-Hero tönt. Gandemlos grüssen. Der Franzose hat sein Live-Set vom Weather Festival 2015 letztes Jahr via dem Genfer Label Musique pour la Danse released und garantiert damit die bestmögliche Stimulation vom Stirnlappen. Ampere Certified. Ein sintflutartiges Bassgewitter an. Next up sind Münchner Root Boys Schlachthof Bronx zusammen mit der Dancehall-Bossin Warrior Queen auf Dicky Riddim, einem wohl schlüpfrigsten Club-Klassiker der letzten Jahr. Die Boys haben schon für ein Diplo-Sachen rausgehauen. Das Ding hier aus dem 2012 funktioniert so ziemlich immer, wenn der Drang nach exzessivem Whining lauter wird. How long time me a search for your hardcore fuck? Buck up on this boy, take me run up in a lock. A worthless boy, said the damn boy no word from me, but a bad wine, same time the boy broke, yo. Pussy take, Ride non-stop, ride non-stop, ride non-stop, ride pussy take a wreck and fit and tear off y'all the pussy take a wreck. Pussy take, pussy take, pussy, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, pussy take, laying in the sand, just you and me, hand in hand. Come on, come on, let's have sex on the beach, laying in the sand, just you and me, hand in hand. Come on, come on, let's have sex. Tracks nacheinander mit ganz klaren Ansagen ans Zwischenmenschliche. Zuerst ein Dancehall-Banger und jetzt gerade eine Ghetto-House-Hymne. Problematische Tracknamen und Samples sind für Ghetto-House ziemlich stunny und der DJ Assault hat in all diesen Disziplinen eindeutig gewonnen. Das ist Sex on the Beach gesehen, wo Chi-Town Ghetto-Tracks und Detroit Electro massiv geschmackvoll verschmelzen lässt. Ein Eternal Anthem for those who know what's up. Wir steppen weiter in Essig, schwängen den Bass mit einer guten Portion Ellenbogen. Coming in ist der Artist SFV Acid mit dem Track Zip It. Yeah. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. Olha o menino, ui. In jede Episode probiere ich gerne mal bei Schwingvibes reinzudroppen, die wirklich komplett nicht mehr anders herkommen. Ganz im Zeichen von der tropisch sommerlichen Herzenwärme gibt es also in dieser Folge ein kleines Fenster in die kenianischen Tanzflächen von den späten 70er Jahren. Das ist New Gatanga Sound mit Tona Nachaki. Ein grosser Shout geht an Soundway Records, wo sorgfältig kuratierte Raritäten vom ganzen Globus veröffentlicht. Eine warme Empfehlung für musikalische Wunderfits auf Weltreise. Als Grossraum-Disco kann, beweist ein weiterer Tune von der amerikanischen Westküste von einem Artist, der sich langsam aber sicher in die Ampere-Favoritenliste aufkämpft. Coming up ist der DJ Python, der mit dem Track Timbrame zurückgelehnt kosmischer Reggaeton aus der Zukunft vorbeibringt. Perfekt für Nebelschwaden, kurz vor Clubschließung. elektronisch und kompromisslos. Mit dem Release Cosmic Shift hat sich der Zürcher Lex gerade den GDS FM Award für das beste Album abgeholt. Unseres Erachtens völlig verdient, denn immer wieder entdecken wir Tunes auf der Scheibe, die uns ganz neu catchen. Das Mal ist es Vibrate, wo die zuckersüßeste Appellation ans Gewissen ist, seit gefühlt immer. Dass so ein guter Blend wird. Ohne Pause geht es weiter in einen Tune, den wir seit Wochen täglich begleitet und mit jedem Hörgang ein Spürchen besser wird. Der Lawrence Guy ist ein britischer Hausproduzent, der zurzeit ziemlich durch die Decke geht. Zu spüren unter anderem durch seine Rins FM Residency und Releases auf so ziemlich alle Sonnenküsten-Labels von dieser Welt. Auf dem Track «Are You Fine» zeigt er, wo er seine Inspiration herholt. Jungle- und Jazz-Vibes treffen auf Synths, die zwischen Aufbruchstimmung und Abschied so ziemlich alles verkörpern, was eine Träne über die Wangen rollen lässt. Ampere Certified. sich im Hintergrund bereits ein bitterer, bittersüßer Melancholie-Schub anbahnt, bewegen wir uns zielstrebig aufs Ende dieser Episode zu. Der Jacques Green liefert mit Night Service den letzten Track von dieser Folge. Ein Song so persönlich, eindrücklich und spirituell wie einen digitalen Kirchengang durch die Gigabit-Leitung. Danke, sind wir bei der 25. Ausgabe von Ampere dabei gewesen. Wir beginnen uns jetzt wieder in winterlicher Wochenschlaf und hören uns spätestens in einer Woche wieder, wenn dein persönlicher Stromstoss die Schallwelle erneut mit Tellerrand ferner Banger übernimmt. Wie immer findet ihr alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und natürlich das komplette Set zum Nachhören auf der Webseite von deinem Lieblingsportal. Ich bin der Benni, hier bei Ampere auf SRF Virus. Fill up the room. Strange sounds underneath the moon. Hands raised to the roof. Gray slate under black boots. Best friend you never knew. Miracles coming out the blue. Circle dance like a Quaker. Brings me right back to the pit. I search for a savior. Never know when this is it. Preaching to the congregation. Club burning up. Consecration. Bread and wine. Consecrated. Let's have a conversation. At night service. Saturday mass. Saturday Mass. All the nights were stained glass.